an alle Leute da draußen, die Bushido dissen. Weil fickt euch, ihr Hurensöhne. Du Opfer. Und sage, Strange Noise ist meine Crew, yeah. Das ist unsere Ansage, ihr Hurensöhne. Fickst du Bushido, fick ich dich. Fick dich in die Augen, siehst du nicht. Hau dich auf dein Maul, du Spast. Weißt nicht, wer ich bin, aber alle im Knast. Lachst du über Bushidos Mama. Ey, Allah, ich bin sowas von Hammer. Denn ich weiß, du magst nur Schlager. Du bist so ein riesen fucking Versager. Fuck du, Opfer, Hurensohn. Lecker Brötchen, voller Mohn. Vollkommen Brot, fuck, das hatte ich schon. Fuck du, Opfer, Hurensohn. Pass auf, ich schau zum Schlag aus. Du fucking fuck the fuck Klaus. Ich mach kurz einen Prozess, Körper, Klaus. Bushidos Mutter macht sauber in seinem Haus. Und du wirst Bushidos neuer Sklave. Ich hab keinen Bock auf dein Kritikgehabe. Kaufst du dick auf die Shirt. Denn wenn nicht, dann gibt es Hör. Ich bin perfekt, hinter die Shirt. Deine verfickte Mutter fickt niemand mehr. Hab's die Gäste getroffen. Mit nem Messer an die Knochen. Ich knall deine Mutter schnell an die Wand mit meiner Hand aus dem Stand, auf dir allein ziehen kannst. Du Opfer. Du Opfer. Pack du Opfer, Hurensohn. Lecker Brötchen, voller Mond. Vollkommen Brot, pack, das hatte ich schon. Pack du Opfer, Hurensohn. Knicknack, knicknack. Machen meine Finger. Pack du Sack, Bushido ist der Bringer. Knicknack, knicknack. Mach dein Kopf. Die Nutten im Puff haben dicke Dinger. Fuck, fuck, fuck, ich hab den größten. Fucking fuck, ich steh auf Möschen. Gestern Party mit Alkopops. Wir holen die ganzen Kicks, keine Flops. Du kleiner Lude, du Ficker, stehst auf Schwänze. Die gibt keine Stoff. Und bei uns, Strange Noise, du ist nie Sense. Du Opfer. Strange Noise. Sieht dich weg. Du Opfer.